Was? Wo? Ich Rucksacklumpf. Du? Ich bin eine Fee. Und weil du im letzten Jahr so ein guter Oger warst und niemanden aus dem Märchenwald verputzt hast, hat der Märchenrat beschlossen, dir einen Wunsch zu gewähren. Ich niemanden gegessen, weil alle so schnell. Ja, ich denke, das zählt wohl auch. Also, was wünschst du dir? Noch nie gegessen, Fee. Ja, das ist auch nicht ratsam. Feen machen ganz übel Bauchaue. Dann nicht mehr wegwünschen, das. Aber wenn du mich auffrisst, kann ich dir keinen Wunsch mehr erfüllen. Ich will sein schnell, damit ich fangen kann alle anderen. Das wäre machbar, würde aber dem Märchenrat nicht gefallen. Ruckzacklumpf hungrig. Wie wäre es denn mit einem Gemüsegarten? Gemüsegarten, gut. Gemüsegarten lockt an Kaninchen, Kaninchen lecker. Okay, war doch keine so gute Idee. Wie wäre es denn mit einem Jahresvorrat an Äpfeln? Nur für dich ganz alleine? Äpfel nix Fleisch, Äpfel nix gut. Fee immer noch aussieht lecker. Bier, wie wär's mit Bier? Oger mögen doch Bier. Bier, lecker, aber Ruckzacklumpf haben Bier. Sei nicht durstig, sei hungrig. Okay, wie wär's, wenn du dir wünschst, nie mehr hungrig zu sein und was essen zu müssen? Dann gewährt dir der Märchenrat nächstes Jahr bestimmt wieder einen Wunsch. Hoffentlich übernimmt das jemand anderes. Ich mir dann wünschen kann Feenbraten? Ja, dann du dir wünschen kannst. Dann kannst du dir Feenbraten wünschen.